Am Sonntag läuft die Frist ab, die die Europäische Gemeinschaft den Verantwortlichen in Jugoslawien zur zumindest erkennbar guten Willen gesetzt hat, Frieden zu stiften im Land. Die jugoslawische Regierung hat den Wunsch der Europäer nach einer Friedenskonferenz heute begrüßt, doch Aussichten dafür gibt es weiterhin nicht. Und weiterhin protestieren die Mütter der jungen Wehrpflichtigen in der jugoslawischen Bundesarmee. Andreas Modisch berichtet. Sie unterstützen alle Aktionen, die ein Ende des Blutvergießens in Jugoslawien zum Ziel haben. Mit diesen Worten stellte der jugoslawische Ministerpräsident Marković die Haltung seiner Regierung zum Protest der Mütter für den Frieden dar. Während rund 2000 Mütter seit gestern Abend vergeblich ein Gespräch mit Verteidigungsminister General Kadijević verlangen, erklärt der Chef der Regierung, der dieser Verteidigungsminister angehört, er unterstütze die Forderungen der Mütter. Diese Art von Zynismus hat Ministerpräsident Marković innerhalb Jugoslawiens um das letzte bisschen Ansehen gebracht, das ihm vor dem Krieg in Slowenien noch entgegengebracht worden war. Trotzdem ist die vorbehaltlose Anerkennung aller Punkte der EG-Friedensinitiative durch Marković ein positives Faktum. Die jugoslawische Regierung, so Marković heute auf einer Pressekonferenz, begrüße den Aufruf zur Waffenruhe und halte auch die Ausweitung der Kompetenzen der EG-Beobachter in Slowenien auf das Gebiet der Republik Kroatien für einen positiven Schritt. Nach Slowenien und Kroatien hat somit eine weitere Partei im Jugoslawien-Konflikt die Vorschläge der EG, also auch die Abhaltung einer internationalen Friedenskonferenz, akzeptiert. Die jugoslawische Regierung spielt jedoch nur noch eine untergeordnete Rolle im Konflikt zwischen den einzelnen Republiken. Zehntausende von Müttern hingegen versuchen, mit ihren Protestaktionen den wichtigsten Faktor im Konflikt zu beeinflussen. In Belgrad harren immer noch rund 2000 Mütter in der Kaserne Marschall Tito aus und versuchen, ein Gespräch mit der Armeeführung durchzusetzen. Trotz wiederholter Beteuerungen, die Waffenruhe einhalten zu wollen, ist es auch heute wieder zu Angriffen der Bundesarmee in den Krisengebieten Kroatiens gekommen. Auch wenn man den Verlautbarungen der Armee Glauben schenkt, in denen immer wieder nur von Antworten auf Provokationen durch die kroatische Polizei die Rede ist. Eine solche Provokation ist nicht vorstellbar, auf die man mit Feuer aus Panzern und Schiffskanonen sowie mit Luftangriffen reagieren müsste. Genau dies waren jedoch die Mittel, die die Bundestruppen bei ihrem neuerlichen Angriff auf die ostslawonische Stadt Vukovar heute einsetzte. Am Nachmittag wurde in Vukovar und in der Banja südlich von Zagreb immer noch gekämpft. Die kroatische Regierung sieht allerdings ein Fünkchen Hoffnung für den Frieden am Horizont. Vizeministerpräsident Tomas fasste die Lage aus kroatischer Sicht heute folgendermaßen zusammen. Der Zusammenbruch des Moskauer Putsches beraubt die jugoslawische Armee eines wichtigen politischen Verbündeten. Die EG schließt sich mit ihrer Initiative den Forderungen Kroatiens zur Erreichung des Friedens an und die Bewegung der Mütter beweist, dass ein großes Friedenspotenzial in der Bevölkerung in Jugoslawien vorhanden ist. Andreas Modisch aus Zagreb. Befremdliches, wenn nicht Alarmierendes, wurde heute aus Karlsruhe gemeldet. Dort gibt es bekanntlich eine Aufbereitungsanlage für gebrauchte Brennstäbe aus Atomkraftwerken und einige davon sollen nun verschwunden sein. Dazu Hans-Günter Sohn. Zuständig für die Aufsicht über den Verbleib spaltbaren Materials im Kernforschungszentrum Karlsruhe sind keine deutschen Behörden, sondern Kontrolleure von Euratom Brüssel, die dort im Auftrag der Vereinten Nationen tätig sind. Dennoch hat das baden-württembergische Umweltministerium sofort reagiert und eigene Experten sowie Ermittler des Landeskriminalamtes nach Karlsruhe in Bewegung gesetzt, als bekannt wurde, dass in der zum Abriss anstehenden Wiederaufbereitungsanlage des Kernforschungszentrums drei nicht mehr benötigte Kernbrennstäbe verschwunden sind, die bei der letzten Bestandsaufnahme im November letzten Jahres noch vorhanden waren. Die schnelle Reaktion des Ministeriums und die unverzügliche Unterrichtung der Öffentlichkeit sind die einzigen positiven Aspekte des Vorfalls. Sie wiegen die offensichtliche Schlamperei bei der Führung des sensiblen Atomkomplexes, so Oppositionssprecher des baden-württembergischen Landtags in einer ersten Stellungnahme, bei weitem nicht auf. Daran ändert nichts, dass die verschwundene Menge spaltbaren Materials als gering und die Gefährlichkeit der fehlenden drei Brennstäbe als so unbedeutend klassifiziert wird, dass man sie ungeschützt mit den Händen greifen könne. Eine kriminelle Handlung im Kernforschungszentrum Karlsruhe lasse sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt immerhin nicht ausschließen, sagt das baden-württembergische Umweltministerium. Die Frage, was sich mit einer kleinen Menge angeblich ungefährlichen radioaktiven Materials Kriminelles anstellen lasse, beantwortet der Strahlenschutzexperte im baden-württembergischen Umweltministerium, Jürgen Narrock, so. Einerseits kann man mit einer derartigen Aktion natürlich Aufsehen erregen und andererseits, und da haben wir schon gewisse Erfahrungen aus der Vergangenheit mit anderen Natururanproben, dass man Natururan auf dem schwarzen Markt anbietet und versucht, Käufer zu finden. Das bedeutet allerdings hier bei den geringen Mengen, die hier abhanden gekommen sind, dass man das nicht ohne weiteres verkaufen kann, sondern höchstens einem Kaufinteressenten vorführen kann und ihm sozusagen weismachen kann, dass man davon noch größere Mengen, also im Tonnenmaßstab, hätte. Vielleicht so eine weitere Auskunft aus dem baden-württembergischen Umweltministerium: liegt in Karlsruhe nur ein Buchführungsfehler vor und die verschwundenen Kernbrennstäbe. Trotz des vereinbarten Waffenstillstands dauern die Kämpfe in der jugoslawischen Republik Kroatien an. Die kroatische Nachrichtenagentur HINA meldete, am Abend seien in der Stadt Petrinja, etwa 70 Kilometer südöstlich von Zagreb, Panzer aufgefahren. Es würden zivile Ziele beschossen, auch sei die örtliche Station der kroatischen Polizei angegriffen worden. In Petrinja hatte sich bereits am Vormittag ein Zwischenfall ereignet. Während des Besuchs von rund 50 Journalisten wurde die Kaserne der jugoslawischen Bundesarmee mit Granaten beschossen. Nach Angaben der Belgrader Nachrichtenagentur Tanjug wurde dabei niemand verletzt. Auch in den anderen Krisengebieten Kroatiens, der östlichen Region Slavonien sowie der dalmatinischen Küste, sind die Kämpfe zwischen Kroaten und Serben am Nachmittag erneut entbrannt. Das Auswärtige Amt in Bonn wurde am Abend über den Bruch der Waffenstillstandsvereinbarung informiert. In einem Telefongespräch mit Bundesaußenminister Genscher teilte sein kroatischer Kollege Rudolf mit, dass die jugoslawische Bundesarmee die Kampfhandlungen in Kroatien fortsetze. Genscher hat daraufhin sofort den jugoslawischen Botschafter in das Auswärtige Amt einbestellt. Die 12 Außenminister der Europäischen Gemeinschaft wollen morgen in Den Haag über die Lage in Jugoslawien beraten. Nach dem erst in der vergangenen Nacht geschlossenen Waffenstillstand in Kroatien soll jetzt über eine Friedenskonferenz gesprochen werden. Der sowjetische Präsident Gorbatschow und die Führer von 10 Republiken haben heute eine radikale Umstrukturierung des Staatssystems vorgeschlagen, um einen unkontrollierten Zerfall der UdSSR zu verhindern. Ihr Konzept läuft darauf hinaus, einen lockeren Staatenbund zu schaffen, in dem das Zentrum nur noch über die Außen- und Verteidigungspolitik entscheidet. Die Wirtschaftspolitik soll von einem Ausschuss koordiniert werden, dem Vertreter aller 15 Republiken angehören, einschließlich derer, die sich von der Union losgesagt haben. An der Spitze der Sowjetunion soll in dieser Übergangszeit ein provisorisches Parlament sowie der Staatsrat unter Führung von Präsident Gorbatschow stehen. Der Kongress der Volksdeputierten in Moskau, dem das Programm heute zu Beginn der Sondersitzung vorgelegt wurde, fasste zunächst noch keinen Beschluss und vertagte sich auf morgen. Die USA haben heute die drei Baltenrepubliken Estland, Lettland und Litauen als unabhängige Staaten anerkannt. Präsident Bush kündigte in seinem Ferienort Kennebunkport die sofortige Aufnahme diplomatischer Beziehungen an. Bush betonte, die Anerkennung der Baltenstaaten ändere nichts an der Unterstützung der USA für den sowjetischen Präsidenten Gorbatschow. Die Vereinigten Staaten bräuchten in der Sowjetunion eine Regierung als soliden Partner. Seit heute ist die Bundesrepublik Deutschland in allen drei baltischen Staaten diplomatisch vertreten. Die Botschafter übergaben in Riga, Tallinn und Vilna ihre Beglaubigungsschreiben und nahmen ihre Amtsgeschäfte auf. Der sowjetische Präsident Gorbatschow will nach eigenen Angaben demnächst mit Delegationen der drei baltischen Staaten zusammentreffen, um über die von Estland, Lettland und Litauen verkündete Unabhängigkeit von der UdSSR zu beraten. Gorbatschow kündigte heute in Moskau an, man müsse ein Konzept finden, wie zwischen der Unabhängigkeit des Baltikums und anderer nach Souveränität strebender Sowjetrepubliken unterschieden werden könne. Der Volksdeputiertenkongress vertagte heute eine Aussprache über die Unabhängigkeitserklärungen Estlands, Lettlands und Litauens. Der geplante Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft über die Konsequenzen aus den Umwälzungen in der UdSSR wird voraussichtlich erst im Oktober stattfinden. Ein Sprecher der Regierung in Den Haag teilte heute mit, aus Termingründen könne das Treffen nicht mehr wie zunächst vorgesehen in diesem Monat stattfinden. Der ursprünglich für den 23. August geplante Sondergipfel war nach dem Scheitern des Staatsstreichs in der Sowjetunion und der Rückkehr von Präsident Gorbatschow in sein Amt verschoben worden. Gorbatschow und der russische Präsident Jelzin sollen zu dem Treffen möglicherweise eingeladen werden, hieß es. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Das Bundeskabinett hat am Abend in Bonn den Entwurf für das Steueränderungsgesetz 1992 gebilligt. Danach soll die Mehrwertsteuer zum 1. Januar 1993 um einen Punkt von 14% auf 15% angehoben werden. Zum selben Zeitpunkt soll die Besteuerung von Unternehmen deutlich verringert werden. Vorgesehen ist, die betriebliche Vermögenssteuer zu senken und die Gewerbekapitalsteuer vollkommen abzuschaffen. Der verabschiedete Entwurf sieht außerdem für 1992 Entlastungen für die Familien vor, so die Anhebung des Kinderfreibetrages und des Kindergeldes. Die Sozialdemokraten haben bereits Widerstand gegen die Pläne der Bundesregierung angekündigt. Parteichef Engholm sagte dazu nach einer Präsidiumssitzung in Bonn, seine Partei lehne die Senkung der Unternehmenssteuern entschieden ab. Letztendlich werde der Vermittlungsausschuss über die Steuerreform entscheiden müssen. Außerdem beschloss das Kabinett die Abschaffung der Strukturhilfen für die westdeutschen Bundesländer. Mit dem freiwerdenden Geld, rund 2,45 Milliarden Mark jährlich, soll der Fonds Deutsche Einheit zugunsten der neuen Länder aufgestockt werden. Am ersten Prozesstag um die Todesschüsse an der Berliner Mauer haben heute zwei der vier Angeklagten jegliche Verantwortung für den Tod eines 20-jährigen Flüchtlings im Februar 1989 zurückgewiesen. Vor dem Berliner Landgericht gaben zwei ehemalige DDR-Grenzsoldaten zwar zu, auf den jungen Mann geschossen zu haben, sie hätten aber daneben bzw. auf die Beine des Flüchtlings gezielt. Der 20-Jährige erlitt bei seinem Fluchtversuch tödliche Schussverletzungen. Zuvor hatte das Berliner Landgericht Anträge der Verteidigung abgelehnt, das Verfahren auszusetzen und das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Die Anwälte hatten dies mit der fehlenden Beteiligung von Schöffen aus dem Ostteil Berlins begründet, sowie der notwendigen Klärung der schwierigen Rechtsfragen durch das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe.